8:45 Uhr, eine Viertelstunde vor neun. Gestern an dieser Stelle haben wir ja über das Romandebüt des Journalisten Jens Lubadi gesprochen, der ein Szenario der Unsterblichkeit entwirft, so heißt der Roman. Eine Welt, in der virtuelle Klone unserer selbst die Welt bevölkern, möglich durch einen Chip, den wir uns einpflanzen und der ein Leben lang dann unsere Daten speichert. Boshaft könnte man ja sagen, gibt's doch schon in den sozialen Netzwerken, wo bis mittlerweile ja quasi jede Bewegung von manchen, die dort sich tummeln, dokumentiert wird. Facebook-Gesellschaft, so heißt auch der zweite Teil der Trilogie des Medienwissenschaftlers Roberto Simanowski. Vera Linz hat ihn gelesen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn genau eine Facebook-Gesellschaft? Das ist eine Gesellschaft, deren Kommunikation, Zitat, maßgeblich durch die Praktiken der Selbstdarstellung und Weltwahrnehmung auf Facebook bestimmt ist. Und er meint damit, die entwickelten Industrienationen in Deutschland zum Beispiel wickeln rund 27 Millionen Menschen auf Facebook ihre Kommunikation ab oder zumindest einen Teil davon. Und zwar nach den Vorgaben, die von Facebook gemacht werden. Wobei Simanowski Facebook als Synonym nimmt für soziale Netzwerke im Internet. Da gibt es ja noch einige mehr. Und die Frage, die er nun stellt, lautet, warum sind eigentlich so viele in sozialen Netzwerken? Wo liegt die kulturelle Basis des, wie er es nennt, Login? Mhm. Im ersten Teil seiner Trilogie hat er ja danach gefragt, warum die Menschen in digitalen Medien so viel von sich preisgeben. Und sein Fazit damals, ja, sie lieben es einfach, Daten zu sammeln. Und es interessiert sie dann im Endeffekt auch gar nicht, ob das kontrolliert oder überwacht wird. Geht er jetzt ein bisschen tiefer in dieser Analyse? Ja, das tut er. Er tritt noch einen Schritt zurück und fragt, woher diese Liebe zu Daten überhaupt kommt. Wo liegt die Quelle für den Narzissmus der Selbstdarstellung, wie er das nennt, der in Facebook so ausgelebt werden kann, zumindest auf den ersten Blick. Er nennt dies das hoffnungsvolle Facebooken und fragt nach den Folgen, die das hat. Und das betrachtet er aus drei Perspektiven, aus psychologischer, erzähltheoretischer und geschichtsphilosophischer Sicht und kommt dann zu drei Thesen, die finde ich durchaus überraschend, zum Teil zumindest. Sein erster Befund lautet, dass die Leute nur dorthin gehen, um sich von ihrer eigenen Leere abzulenken. Also ihre Erlebnisse würden sie anderen aufbürden aus Angst vor sich selbst. Er nennt das eine Technologie der Selbstvermeidung. Und ohne das Erlebte dabei wirklich zu reflektieren, denn die Facebook-Oberfläche reduziert ja alles auf so eine spontan-episodische Selbstdarstellung. Da geht es nicht um eine schlüssige Erzählung des eigenen Lebens. Und zweitens führe das dazu, dass der Algorithmus automatisch eine Autobiografie erstellt von uns. Das heißt, Algorithmen schreiben unsere Geschichte. Und das gehe drittens auf Kosten des kollektiven Gedächtnisses, meint Simanowski. Und deshalb entsteht durch Facebook eine Gemeinschaft jenseits kultureller Werte oder Identitäten. Und der Kit dieser Gemeinschaft ist eben der Akt des Miteinander-Chattens. Die Technologie ist es, die ein Gemeinschaftsgefühl schafft und nicht eine gemeinsame Geschichte oder gemeinsame Erfahrung. Das ist ja so eine virtuelle Blase, aber sehr pessimistisch eigentlich doch, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Konsequenz. Ist das so? Ja, es klingt so ein bisschen nach Kulturpessimismus pur. Ich würde mal sagen, ja und nein, denn der Reiz des Buchs besteht auch darin, dass Simanowski, er macht es sich nicht einfach, sondern er zweifelt seine Thesen auch selbst an und hinterfragt die immer wieder und er macht das auf eine für ihn sehr typische Weise. Er zieht Denker der vergangenen Jahrhunderte und noch Lebende auch zu Rate, die sich ja quasi schon immer Gedanken darüber gemacht haben, wie Technik unser Leben verändert. Das geht von Jean-Paul über Arthur Schopenhauer bis hin zum italienischen Philosophen Giorgio Agamben. Und er fragt zum Beispiel, wenn niemand mehr im Korsett eines kollektiven Gedächtnisses gefangen ist, das könnte ja auch mehr Freiheit für den Einzelnen bedeuten. Oder früher haben eben nur sehr wenige Tagebuch geschrieben, jetzt schreiben wenigstens viele über sich ins Internet. Also er wägt immer Vor- und Nachteile ab, aber am Ende kommt er eben doch zu einem kulturpessimistischen Schluss. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Wie liest sich das? Kann ich dem leicht folgen? Es gibt schon theoretische Strecken, aber insgesamt liest sich das sehr gut, weil Simanowski, der lebt ja in Hongkong und lehrt dort auch, wo die Digitalisierung schon sehr weit fortgeschritten ist. Und er beweist sich auch als sehr feiner Beobachter des digitalen Alltags. Da muss ich immer selbst wieder lachen, wenn man sich immer mal so ein bisschen ertappt fühlt bei dem, was er da schreibt. Also zum Beispiel als modernes Tischgebet beschreibt er den notorischen Zwang, beim Essen mit Freunden immer Selfies machen zu müssen und die auch erst abzuschicken, bevor man dann isst. Er zitiert da die Redewendung, die Kamera isst zuerst. Und er bringt auch so eine Portion Selbstironie mit. Also man muss sich vorstellen, man arbeitet sich durch diese Theorie und am Ende beschreibt er, wie er vor seinen Studenten steht und die sind alle total glücklich mit ihren Geräten. Und das ist so komisch. Keiner guckt ihn eigentlich mehr an. Genau, und sie sind so glücklich. Ja. Ja, die aufgeklappten Laptops, die dann immer im Hörsaal zu sehen sind. Nun fragt man sich ja bei so viel Pessimismus, den er äußert, auch wenn es irgendwie sehr amüsant ist, bietet er denn irgendwelche Lösungsvorschläge oder ist es vielleicht eine ganz falsche Frage? Naja, die Frage stellt man sich natürlich, aber er hat keine Lösung. Ich habe ihn ja auch interviewt, da habe ich ihn auch nochmal gefragt, was ist denn nun die Lösung? Da weiß er auch nicht. Aber er meint, das Einzige, was hilft, wenn überhaupt, ist Aufklärung. Und das ist, Sie sagten es ja schon, eine Trilogie. Der erste Teil hieß Data Love, jetzt eben Facebook-Gesellschaft. Und der dritte Teil, der kommt im nächsten Jahr 2017 raus und der soll dann entsprechend Medienbildung heißen. Gibt es da irgendwie eine Vorstellung, wie er sich das vorstellt? Oder darf man das noch nicht sagen, sonst macht es keinen Sinn? Er hat, wie er sich die Aufklärung vorstellt. Ich glaube, er will einfach den Studenten oder jungen Leuten gegenüber erklären, wie diese Technologien funktionieren und welche Gefahren er damit sieht. Ja. Und er ist sich ja selber nicht sicher, ob es wirklich dahin führt, was er jetzt befürchtet. Und darum hat er die Hoffnung, wenn er eben darüber aufklärt, wo die Gefahren liegen, dass man eben dann doch noch vielleicht das Schlimmste abwenden kann. Vielen Dank, Vera Linz. Roberto Simanowski, die Facebook-Gesellschaft, wie gesagt, der zweite Teil seiner Trilogie, ist erschienen bei Matthes und Seitz, hat knapp 240 Seiten und kostet 20 Euro. 8:41 Uhr. Juliette Gréco, kann man wohl sagen, ist die Grande Dame des Chansons in Frankreich, die Muse der französischen Existenzialisten. Hier ein Stück von ihr von 1974, Sous le ciel de Paris.